Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert. Fußball und Literatur. Darüber könnte man einen Roman schreiben. Hat man auch. Wenngleich sich deutsche Autoren mit dem Genre, sollte es denn eins sein, Fußballroman schwer tun. Einer hat es versucht, der Schriftsteller Jurek Becker. Er lebte von 1937 bis 1997. Am 8. Dezember 1983 las er im Deutschlandfunk aus einem unveröffentlichten Manuskript, dem er den Arbeitstitel Fußballroman gab. Heute wissen wir, das Manuskript blieb unvollendet. Die im Nachlass des Autors befindlichen etwa 30 Seiten zeugen allerdings von der ausgeprägten Fußballbegeisterung und den großen erzählerischen Fähigkeiten des Autors von Romanen wie Jakob, der Lügner oder Bronsteins Kinder. Die 23-minütige Lesung, die Sie gleich hören, eine Kostbarkeit in unserem Archiv, ist spannend genug, um sie heute, wenige Tage vor der Europameisterschaft natürlich, und über 20 Jahre nach der Erstlesung zu wiederholen. Minutiös schildert Jurek Becker den Verlauf eines fiktiven Fußball-Länderspiels gegen Belgien aus der Perspektive eines Spielers namens Kilian, der sich mit dem Gedanken quält, schon vor dem Abpfiff abzuhauen. Die politischen Anspielungen des in der DDR aufgewachsenen Schriftstellers sind unüberhörbar. Jurek Becker, ich erinnere nochmal an sein Leben. Er wurde am 30. September 1937 in Lodz in Polen also geboren. Er starb am 14. März 1997 in Berlin. Jurek Becker gehörte der jüdischen Glaubensgemeinschaft an. Er wuchs ab 1939 im Warschauer Ghetto auf und war später mit seinen Eltern in den Konzentrationslagern von Ravensbrück und Sachsenhausen inhaftiert. Erst als Jurek Becker 1945 nach Ostberlin kam, lernte er Deutsch. Vater und Sohn Becker trafen sich nach dem Krieg, zusammengeführt von einer amerikanischen Suchorganisation, in Berlin wieder. Jurek Becker machte Abitur, das war 1955. Er wurde Mitglied der Freien Deutschen Jugend und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland im Jahre 1957 und studierte ab 1957 Philosophie in Ostberlin. 1960 musste er die Universität vorzeitig verlassen. Von diesem Jahr an bis Ende 1977 lebte Jurek Becker als DEFA-Drehbuchautor, dann als freiberuflicher Schriftsteller in Ostberlin. Er schrieb Texte für das Kabarett Die Distel, ferner Fernsehspiele und Filmdrehbücher. Die Erfahrungen seiner deutsch-polnischen jüdischen Kindheit verarbeitete Jurek Becker in vielen Romanen. 1969 erschien sein erster, zunächst als Filmdrehbuch angelegter Roman Jakob der Lügner. 1974 wurde Jakob der Lügner erfolgreich von Frank Beyer verfilmt. Der Roman machte Jurek Becker über die Grenzen der DDR weithin bekannt. In 12 Sprachen wurde Jakob der Lügner übersetzt. Darin schildert Jurek Becker die Geschichte von Jakob, der in einem jüdischen Ghetto während des Zweiten Weltkriegs vorgibt, ein Radio zu besitzen und dadurch zu wissen, wie sich die russischen Truppen und damit die Befreiung näherten. Dann der Roman Irreführung der Behörden, er kam 1973 heraus, in dem er die Geschichte eines jungen Schriftstellers in der DDR erzählt, der pro forma ein Jurastudium betreibt und sich damit den Freiraum für seine schriftstellerische Arbeit schafft. 1976 folgte der Roman Der Boxer. In ihm beschreibt Becker das mühselige Ringen eines ehemaligen KZ-Insassen um eine neue Existenz. Das politische Leben des Jurek Becker. Im Herbst 1976 protestierte er öffentlich gegen den Ausschluss von Rainer Kunze aus dem Schriftstellerverband der DDR und im November 1976 gehörte er zu den Initiatoren eines Protestbriefs gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Man schloss ihn daraufhin aus der SED, dann auch aus dem Schriftstellerverband aus, dessen Berliner Bezirksorganisation er als Vorstandsmitglied angehört hatte. Jurek Beckers vierter Roman Schlaflose Tage konnte in der DDR schon nicht mehr verlegt werden. Er kam dann 1978 in seinem Verlag bei Surkamp heraus. Im Dezember 1977 verließ Jurek Becker mit einem Zweijahresvisum die DDR. Ende 1979 erhielt er ein auf 10 Jahre befristetes Visum für den Westen. Er lebte seither in Westberlin. Sie erinnern sich sicherlich noch an seine Erfolgsserie, für die er das Drehbuch schrieb, mehrere Drehbücher. Ab 1986 kam Liebling Kreuzberg heraus, in dem sein Freund, der Schauspieler Manfred Krug, die Hauptrolle spielte als Rechtsanwalt Robert Liebling. Seit dem Erfolg von Liebling Kreuzberg kamen nicht mehr viele Bücher von Jurek Becker heraus. An einen Roman müssen wir freilich erinnern, das ist Bronsteins Kinder, 1986. Auch der wurde verfilmt. 1992 der letzte Roman von Jurek Becker, Amanda Herzlos. Auch darin schildert er den tristen Alltag der späten 80er Jahre in der DDR. Dann also das Jahr 1983, das uns heute interessiert. Da kam Jurek Becker eben in den Deutschlandfunk, um aus seinem noch unveröffentlichten Manuskript, dem er den Titel, Arbeitstitel Fußballroman gab, zu lesen. Wir wissen heute, dass das Archiv des Jurek Becker, der Nachlass also, in der Berliner Akademie der Künste liegt. Der Nachlass umfasst insgesamt 18.000 Blätter, darunter Briefwechsel mit Heinrich Böll, Günter Grass, Max Frisch, Stefan Heim, Christa Wolf und vielen anderen, auch mit seinem langjährigen Freund Manfred Krug. Darunter eben auch viele Werkmanuskripte und Romanprojekte, zu denen eben der Fußballroman gehört. Also hören Sie aus unserem Archiv eine historische Aufnahme vom 8. Dezember 1983, Fußballroman. Jurek Becker selbst führte in seinen Text ein: Ich lese den Anfang eines Textes, eines längeren Textes, den ich vor etwa 3 Jahren begonnen habe zu schreiben und an dem ich vor etwa 2,5 Jahren aufgehört habe zu schreiben. Ich kann nicht genau erklären, was die Gründe für dieses Aufhören gewesen sind. Es hat mich vielleicht die Zuversicht verlassen. Ich fand es nicht mehr in Ordnung, diesen Text zu schreiben. Dafür hatte ich weniger ästhetische Gründe, als, wenn ich mich recht erinnere, politische Gründe. Ich wollte dieses Buch nicht weiterschreiben. Ich kann nicht sagen, ob ich es einmal tun werde. Ich weiß auch nicht, was es geworden wäre, eine Novelle, eine ziemlich lange Erzählung oder ein Roman. Das könnte ich wohl erst sagen, wenn ich es weiterschriebe, aber ob ich das tun werde, steht für mich heute noch nicht fest. Der Trainer, außer sich über den Verlauf des Spiels, rief Kilian an den Spielfeldrand. Beim ersten Mal hörte Kilian ihn nicht, beim zweiten Mal konnte er seinen Posten nicht verlassen, weil die Belgier gerade angriffen. Erst das dritte Rufen des Trainers, so laut inzwischen, dass die halbe Mannschaft zu ihm hinsah, hatte Erfolg. Kilian kam zur Seitenlinie gelaufen. Er fragte ja und behielt, während er vor seinem Trainer stand, das Spiel im Auge, als fürchtete er, ohne ihn könnte dort etwas geschehen. Da es stark regnete, trug der Trainer ein Plastikcape, dessen Öffnung für die Hände er sekundenlang nicht finden konnte. Nachdem es ihm gelungen war, ergriff er Kilians Arm und hielt ihn auch dann noch eine kleine Weile fest, als Kilian den Blick längst zu ihm gewendet hatte. Er ließ sich aber reichlich Zeit mit seiner Ermahnung, so als hielte er den Umstand, dass die Mannschaft nun ohne ihren Kilian auskommen musste, nicht für eine große Gefahr. Während sie sich ansahen, fiel Kilian wohl ein, dass er fror. Er zog die Schultern hoch, umschlang sich mit dem einen Arm und dann, als der losgelassen wurde, auch mit dem anderen. Das Spiel zog dicht an ihnen vorbei, hinter Kilians Rücken führte der bleiche Franze den Ball und schlug ihn nach ein paar Schritten, lange bevor ein Gegner ihn dazu zwang, blind in die andere Hälfte. Wie selbstverständlich landete der Ball bei den Belgiern. Ein Verteidiger stoppte ihn, umspielte den Angreifer Traugott ohne Mühe und ging, da unbegreiflich viel freier Raum vor ihm lag, selbst in den Angriff. Ach, die Mannschaft hatte keinen ihrer guten Tage. »Merkst du denn nicht«, sagte der Trainer, »dass die Nummer 10 dir andauernd davonläuft? Du musst dich nicht neben ihn stellen, sondern 5 Meter hinter ihn, verdammt nochmal.« Kilian sagte, »so einen schnellen Kerl habe ich noch nicht erlebt.« »Und immer geht er links an dir vorbei«, fuhr der Trainer fort. »Stell dich auf den falschen Fuß und links ist er weg. Konzentrier dich gefälligst auf die richtige Seite.« Kilian fragte, »soll ich ihn härter nehmen?« »Am besten, du bringst ihn um«, sagte der Trainer, »aber das ist ja verboten.« Er boxte Kilian gegen die Brust, das sah auf einmal freundschaftlich aus, als wollte er seinen Verteidiger nicht mit einer schlechten Laune zurück ins Spiel schicken. Kilian wartete bis zur nächsten Unterbrechung, gab dann dem Schiedsrichter, der ihn zum Glück gleich bemerkte, ein Zeichen und lief wieder auf seinen Posten. Der belgische Zehner, ein langer Bursche mit auffällig krummen Beinen, befand sich ein weites Stück entfernt und hatte im Augenblick nichts mit dem Spiel zu tun. Man konnte meinen, er habe, da sein Gegenspieler verschwunden war, die Orientierung verloren. Er wisse mit seiner Freiheit nichts anzufangen. Sobald er Kilian auf dem Feld sah, lief er zurück in dessen Nähe, eilig, wie um möglichst schnell wieder bei seinem Bewacher zu sein. Kilian achtete gemäß der Weisung darauf, ihn nicht zu dicht an sich heranzulassen, und der Belgier bemerkte offenbar diese Absicht. Er lächelte und rief Kilian ein paar Worte zu, wurde aber nicht verstanden. Kilian zeigte ihm ein abweisendes Gesicht, als wollte er den anderen merken lassen, dass Provokationen bei ihm nicht verfangen würden. Das Spiel schien auf Kilians Rückkehr nur gewartet zu haben. Kaum war der Zehner wieder bei ihm, wurde der Ball in ihre Richtung geschlagen. Kilian zögerte mit dem Heranlaufen, obwohl er den Ball vielleicht als Erster hätte erreichen können. So konnte der Zehner ihn in Ruhe annehmen und lief langsam auf Kilian zu, den Ball kurz am Fuß. Plötzlich machte er eine täuschende Bewegung nach der einen Seite, um sofort danach den Ball an Kilians anderer Seite vorbeizuschieben und hinterherzulaufen. Doch diesmal ließ sich Kilian nicht foppen. Er stellte schnell den linken Fuß heraus, hielt den Ball auf und hatte keine Mühe, sich von dem Zehner, der noch in seiner Bewegung war, zu lösen. Gemächlich lief er ein paar Schritte, gab den Ball zu Gildemeister, der frei im Anstoßkreis stand und schon darauf wartete, dann sah er zur Bank hin. Der Trainer nickte ihm zu und machte mit beiden Händen eine Geste, die Kilian sagen sollte, na, es geht doch. Als die Belgier auf der anderen Seite von neuem angriffen, lief der Zehner dicht an das Tor heran. Kilian blieb bei ihm, indem er ihm vorauseilte. Am Tor standen sie Schulter an Schulter in Erwartung einer hohen Flanke. Der Zehner schob und drückte Kilian, um ihn in eine ungünstige Position zu bringen. Schließlich lehnte er sich stark gegen ihn. Da trat Kilian einen Schritt zurück und der Zehner fiel hin. Kilians Augen flogen zum Schiedsrichter, der das Spiel nicht unterbrach und nur abwinkte, denn er hatte Kilians Schuldlosigkeit erkannt. Einige der Zuschauer, die sich auf der großen Tribüne verloren, hatten es anders gesehen und pfiffen. Der Zehner stand ärgerlich auf und lief ein paar Schritte weg von Kilian, aber der war im nächsten Moment wieder bei ihm. Sie warteten vergeblich auf die Flanke, denn der belgische Angriff verfing sich in der Nähe der Eckfahne. Das Spiel bewegte sich in die Hälfte des Gegners, die Verteidiger rückten ihren Stürmern nach, nur Kilian folgte ihnen nicht. Er drehte sich zum eigenen Tor um und hatte keinen Blick für die Zeichen, die von der Trainerbank kamen und ihn aufforderten, mit den anderen schleunigst nach vorn zu laufen. Es schien, als hätte Kilian aufgehört, sich um das Spiel zu kümmern. Der belgische Zehner, der sich an der Mittellinie für den nächsten Angriff seiner Mannschaft bereithielt, blickte verwundert zu ihm. Kilian ging zu seinem Torwart und fragte in einem Ton, der Ungeduld verriet, »Was ist nun also? Ich kann jetzt nicht länger warten.« Benno, der Torwart, machte ihm heftig Zeichen, die den Zeichen von der Trainerbank glichen. Er hätte Kilian, der keine 5 Schritte vor ihm stand, auch sagen können, was er sagen wollte. Nur hatte es den Anschein, als läge ihm daran, dass seine Zeichen nicht nur von Kilian verstanden wurden, sondern auch von den anderen. Kilian aber scherte sich nicht darum und sagte wieder, »Ich will endlich wissen, was mit dir ist.« Benno sah ihn nicht an. Er verfolgte mit seinen Blicken den Ball, der beruhigend weit entfernt war. Schließlich stand er nicht zum Vergnügen im Tor. Dann, als Kilian sich sekundenlang nicht vom Fleck gerührt hatte, rief er leise, »Bist du wahnsinnig geworden, Mensch? Lauf sofort zurück und mach hier keinen Skandal!« Noch einen Augenblick stand Kilian still, dann sah er wohl ein, dass es sinnlos war, länger auf Antwort zu warten. Er drehte sich um, suchte seine Zehen und lief ihr pflichtgemäß entgegen. Nichts Wichtiges war inzwischen passiert, das Spiel war noch da, wo Kilian es verlassen hatte. Bald darauf wurde zur Halbzeit gepfiffen, man ging in die Kabine, um Atem zu schöpfen und sich zu besprechen. Der Trainer fragte Kilian noch auf dem Weg, warum er so grundlos nach hinten gelaufen war, anstatt aufzurücken und den Belgiern ihren nächsten Angriff zu erschweren. Kilian sagte, oh nein, er habe einen Grund gehabt. Es sei eine Verständigung mit dem Torwart nötig gewesen, denn sie hätten sich nur Minuten vorher bei einem Eckball gegenseitig behindert. Der Trainer sagte, von der Bank habe es ausgesehen, als hätten sie sich gestritten. Kilian fragte amüsiert, gestritten? Wie kommen Sie denn auf sowas? Darauf nickte der Trainer, sagte nichts mehr und wendete sich einem anderen Spieler zu. Als Kilian in die Kabine kam, war Benno noch nicht dort. Kilian setzte sich nicht, obwohl er zum Umfallen müde war. Es herrschte wegen des misslungenen Spiels eine gereizte Stimmung. Man rief Kilian zu, er solle nicht so herumstehen. Da verließ Kilian die Kabine wieder. Er ging den kleinen Flur entlang bis zur Toilette, doch auch dort fand er Benno nicht. Eins der Aborte war verschlossen. Kilian fragte gegen die Tür, Benno? Es wurde nicht geantwortet, aber dann fiel ihm auf, dass die Beine, die unterhalb der Tür zu sehen waren, nicht zu einem Fußballspieler gehörten. Kilian trank kaltes Wasser, dabei bemerkte er auf seinem Handrücken eine Wunde. Er wusch sie sauber und trocknete sich die Hände in einem Heißluftstrahl, in den er danach auch seine nassen Haare hielt. Auf dem Gang kam ihm ein Mann entgegen, der mit dem Finger auf die drei Buchstaben auf Kilians Brust zeigte und dazu ein paar belgische Worte sagte, die unfreundlich klangen. In der Kabine hörten alle dem Trainer zu, der in der Mitte des Raumes stand, Anweisungen gab und sich mal an den einen wendete und mal an den anderen. Kaum war Kilian eingetreten, sprach der Trainer zu ihm, als wäre Kilians Abwesenheit ihm nicht aufgefallen, weil er ihm jetzt erst etwas zu sagen wünschte. Kilian nickte zu jedem zweiten Wort, während seine Augen den Torsteher suchten. Benno saß in der hintersten Ecke, vor ihm kniete der Mannschaftsarzt und massierte Bennos Knie. Kilian ging, als der Trainer mit ihm fertig war, zu Benno und setzte sich neben ihn. Zuvor stellte er die Arzttasche von der Bank auf den Boden, schließlich war er hier der Spieler. Das Knie war blau und geschwollen, der Arzt wollte eine Binde darum stülpen, doch Benno meinte, es ginge ohne einen Verband besser. Er lief ein paar Schritte auf und ab, wie zum Beweis, dann setzte er sich wieder. Der Arzt sagte, du musst dein Knie ja kennen. Als sie den ersten Augenblick allein waren, deutete Kilian verstohlen auf den Trainer und fragte, hat er sich erkundigt, warum ich zu dir nach hinten gekommen bin? Benno schüttelte den Kopf und sah Kilian an wie jemand, der sich danach sehnt, in Ruhe gelassen zu werden. Kilian flüsterte ihm zu, welche Erklärung er dem Trainer für sein Zurücklaufen gegeben hatte, für alle Fälle, wie er sagte. Benno stand auf, bevor Kilian weitere Fragen stellen konnte. Er holte sich etwas zu trinken und blieb mit der Flasche in der Hand neben dem Getränkekasten stehen, wie von den Worten des Trainers gefangen. Der machte nach den Vorhaltungen seinen Spielern nun Mut, indem er versprach, dass die Kraft der Belgier nicht bis zum Ende des Spiels reichen würde. Je schneller es gelänge, sagte er, das eine Tor aufzuholen, diesen kleinstmöglichen Rückstand, umso eher würde die Widerstandskraft des Gegners, der bisher eigentlich über seine Verhältnisse gut gespielt habe, gebrochen. Dann öffnete jemand die Tür und rief herein, dass es Zeit wäre, wieder aufs Feld zu gehen. Auf dem Platz fragte Georg Kohlbrand, der Kapitän der Mannschaft, Kilian, ist alles in Ordnung mit dir? Was soll denn nicht in Ordnung sein, fragte Kilian zurück und tat verwundert. Kohlbrand sagte, es hat aufgehört zu regnen. Ja, aber der Platz ist schon versaut, sagte Kohlbrand. Bevor sie auseinandergingen, lächelten sie sich zu wie zwei, für die längst noch nicht alles verloren ist. Die fünf Ersatzspieler hatten sich in der Halbzeitpause an einem Tor versammelt. Sie spielten einander den Ball zu und rannten kurze Strecken mit größter Geschwindigkeit, um sich warm zu halten. Nun, als sie ihre Mannschaft zurückkehren sahen, räumten sie das Feld, doch selbst den Weg zur Reservebank nutzten sie für gymnastische Übungen. Einer von ihnen jonglierte, während er ging, den Ball auf seiner Stirn. Er vollführte mit dem Kopf dabei kaum merkliche Bewegungen und es sah aus, als könnte er stundenlang den Ball so auf- und abspringen lassen. Der Trainer rief ihm etwas zu, worauf der Künstler den Ball von der Stirn fallen ließ, ihn unter den Arm nahm und verlegen wirkte wie nach einer Prahlerei. Ein paar Zuschauer klatschten ihm Beifall, doch es war nicht klar, ob sie Bewunderung ausdrücken oder ihn verspotten wollten. Kilian sah, dass Benno ihn von Weitem beobachtete. Er fragte durch eine schnelle Bewegung der Hand, ob er zu Benno kommen sollte, doch der drehte sich weg, als hätte er nichts bemerkt. Aus dem Lautsprecher kam so leise Musik, dass man nicht verstehen konnte, in welcher Sprache eine Frau ihr Lied sang. Die Belgier ließen sich sehr viel Zeit. Der erste von ihnen erschien in der Tür des kleinen Gebäudes, als alle Deutschen schon auf dem Platz standen. Und sie gingen provozierend langsam, als hätte man ihnen die Anweisung gegeben, den Gegner möglichst lange warten und frieren zu lassen. Der Schiedsrichter pfiff ein paar Mal aufmunternd, da erst bewegten sie sich schneller, doch immer noch ohne Eile. Kilian suchte seinen Zehner, der als einer der Ersten kam, und er sah, dass auch er vom Zehner gesucht wurde. Für einen Augenblick fiel Sonne auf einen Winkel des Platzes, Sekunden später aber sah der Himmel wieder so düster aus, dass unverständlich war, warum es nicht mehr regnete. Die Reservespieler setzten sich neben den Trainer, nur einer von ihnen, der Verteidiger Wolfram, lief weiter herum und hielt sich in Schwung, auch nachdem das Spiel wieder begonnen hatte. Das war eine Drohung für Kilian, zumindest ein Signal, das er verstand, denn es war klar, dass Wolfram seinen Platz einnehmen würde, falls man ihn auswechselte. In der Pause hatte der Trainer eine solche Absicht zwar nicht angekündigt, zumindest war kein Wort davon zu Kilian gedrungen, aber warum sonst sollte Wolfram so herumlaufen? Am Vormittag war davon die Rede gewesen, dass Kilian, der ein Neuling in der Auswahlmannschaft und darum wohl besonders aufgeregt war, zur Halbzeit vielleicht aus dem Spiel genommen würde, dass er sich von einer solchen Aussicht aber nicht aus der Fassung bringen lassen sollte. Der Trainer hatte ihm unter vier Augen gesagt, wir wissen alle, was du kannst, sonst hätten wir dich ja nicht in die Mannschaft genommen. Nur sind viele beim ersten Mal schrecklich nervös, so wie du schon seit Beginn dieser Reise. Kilian hatte ihm geantwortet, er sei selbst verwundert über so viel Aufgeregtheit, er habe sich für kaltblütiger gehalten, aber er werde damit schon fertig werden. Die zweite Halbzeit begann verheißungsvoll, denn es fehlte nicht viel und dem bleichen Franze wäre Sekunden nach dem Anstoß der Ausgleich gelungen. Er sah, dass der belgische Torwart leichtsinnig weit vor seinem Tor stand und schlug den Ball forsch über das halbe Feld. Der Torwart hastete zurück, konnte den Ball nicht erreichen, hatte aber Glück. Um Zentimeter verfehlte der Schuss das Tor. In der folgenden Zeit wurden die Belgier mehr und mehr zur Abwehr gezwungen. Selbst Kilian, dessen Stärke nicht das Angreifen war, hielt sich einige Mal am belgischen Strafraum auf, bekam jedoch nicht Gelegenheit, aufs Tor zu schießen. Er konnte das Vorrücken wagen, weil der Zehner, als die Bälle kaum noch bis zu ihm nach vorn kamen, selbst zurückging und seinen Verteidigern aushalf. Einmal spielte sich Kilian bis zur Grundlinie durch und flankte vors Tor, wo aber zwei seiner Stürmer am Abseits standen und zurückgepfiffen wurden. Ein andermal gelang es ihm, den Zehner, der plötzlich ja der Verteidiger war, auf ähnliche Weise hinters Licht zu führen, wie der es zuvor ein paar Mal mit ihm gemacht hatte. Er schob ihm den Ball durch die Beine, umlief ihn und hatte im Nu, weil der Zehner sich drehen musste, ein paar Meter gewonnen. Man konnte meinen, zwei andere Mannschaften seien nach der Halbzeitpause aufs Feld gekommen. So hatte sich das Spiel verkehrt. Die ehedem überlegenen Belgier gerieten von einer Schwierigkeit in die nächste, wenn doch nur ein Tor gefallen wäre. Manche Zuschauer fingen an, die eigene Mannschaft auszupfeifen, ohne dass ihre Enttäuschung zu Beifall für den Gegner wurde. Mein Gott, ich kann doch nicht einfach runter vom Platz und weg, das hat noch nie einer gemacht, höchstens in der Dorfmannschaft, aber beim Länderspiel hat das noch nie einer gemacht. Und wenn, dann würde mir das auch nicht helfen. Ich brauch bloß 20 Schritte nach rechts gehen und die Suppe ist gegessen. Ich bleib einfach nicht stehen, bis ich draußen bin. Wie wollen die mich festhalten? Können die gar nicht. Was soll denn da passieren? Zu Hause werden sie mich beschimpfen, dass ich ein Verräter bin oder sowas. Dass ich ihr scheiß Vertrauen missbraucht habe. Aber das werden sie so oder so tun, ob ich nur jetzt abhaue oder später. Kann mir dann ja egal sein. Hört ihnen sowieso keinen Schwanz zu. Nur sie selber hören sich zu. Und außerdem ist viel wahrscheinlicher, dass sie überhaupt nichts sagen werden. Kein Wort werden sie sagen, bloß getuschelt wird werden. Wird ja immer bloß getuschelt. Oder hat's das je in der Zeitung oder im Fernsehen gegeben, dass einer abgehauen ist? Aber was jetzt hier passiert, das ist für mich überhaupt nicht egal. Das ist was ganz anderes. Natürlich macht das einen Unterschied, ob einer sich nach dem Spiel klammheimlich verdrückt und ein paar Tage später den Kopf aus irgendeinem Loch raussteckt wie eine graue Maus. Oder ob er mitten im Spiel rausgeht, wo Zeitungsfritzen dabei sind. Sogar mit der Filmkamera einer. Wo ist der hin? Eben habe ich noch nur gesehen. Jetzt steht der hinter Benno, der wird sich wundern. Das Tor fällt auf der anderen Seite, mein Junge. Zuschauer könnten ein paar mehr sein. Die kann man ja zählen, klares Wetter. Bei uns wären trotzdem mehr da. Die haben gedacht, ihre Junioren gehen ein gegen uns. Die kommen hier bloß zu Real Madrid oder Liverpool oder wenn sie denken, sie gewinnen. Jedenfalls treten denen die Augen aus dem Kopf, wenn die Nummer 4 plötzlich abmarschiert. Was ist denn da jetzt los? Die würden denken, ich muss dringend aufs Klo oder was, aber ich gehe dann ganz langsam und mache ein fröhliches Gesicht. Warum gibt Traugott nicht ab, verflucht nochmal? Bin ich vielleicht schon weg oder was? Ist doch kein Spiel für Blinde und nachher meckern, dass ich zu wenig getan habe. Jetzt ist ein los und ich renne mir die Lunge aus dem Hals. Der Zehner ist langsam geworden, keine Frage. Vorhin hat er mich abgehängt und jetzt bleibt er stehen und will fummeln. Da haben wir dich ja schon. Ab jetzt läufst du hinter mir her, nicht umgekehrt. Und fällt um von so einem kleinen Rempler. Das ist die blanke Schwäche. Ich kann hier nicht runter wie in Spanien, auch wenn's die größte Nummer wäre, was man draus machen kann. Und so groß wäre die Nummer gar nicht. Das heißt, groß wäre sie schon, aber sie würde nach hinten losgehen. Das wäre eine Nummer, wo man klar und deutlich sehen könnte, wie unzuverlässig ich bin. Geht mitten im Spiel runter und lässt seine Mannschaft im Stich. Hätte ja auch vorhin abhauen können oder nachher das Arschloch. Abhauen ist abhauen, aber nein, er muss es mitten im Spiel tun. Dazu noch, wo sie mit einem Tor hinten liegen. Wenn sie wenigstens 3-0 führen würden. Das ist ja sowas von Schofel, das ist heimtückisch. Genau das ist das Wort. Welchem Verein soll denn das imponieren?